Gruppe mit 25 Infanterie-Divisionen und 15 Panzerverbänden geführte feindliche Großoffensive des Westens Kurland ist unter ungeheuren Zugopfern den Verlust von 1.500 Panzer für die Bolschewisten blutig zusammengebrochen. Wo der Angreifer sich zeigt, wird er von schweren Waffen zusammengebrochen. Zur Bereinigung eines Einbruchs sind wir mit dem Schiff von Panzern und Sturmstürmen geblieben, nachdem der Schlachtenlärm verhallt. War es der gute Kamerad, der da liegt im Graben kalt? Wo der Stalin fortgerissen, nun ein Bier gekreuzt dort steht. Ein letzter Gruß von den Getreuen und Helm ab zum Gebet. Erhebt, Lauf bevor du Kinder vorne stirbst, nimm den Helm.